Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nicht noch ein Marvel-Podcast. Kleines vorweg, falls ihr das so im Hintergrund hört, das ist der Ventilator, ansonsten gehe ich drauf. Scheiß Sommer. Heute reden wir nicht weiter über die großartigen Marvel-Filme, die jetzt auf uns zukommen werden, sondern wir gehen ein bisschen in die Vergangenheit zurück und wir dachten uns, wir reden mal über das komplette X-Men-Universum, weil die X-Men ja auch irgendwann mal ins Marvel-Universum kommen und da bereiten wir uns vor, indem wir uns einfach mal durch die kompletten X-Men-Sachen schauen. Angefangen damit mit dem ersten X-Men-Film von dem Jahre 2000 und da ich das natürlich nicht alleine machen will, sind meine zwei besten Freunde wieder dabei. Einmal der Markus. Ich kann mich nicht bewirken. Jürgen, lauf. Was? Okay. Gleich mit dem Zitat starten. Okay. Und einmal der Jürgen. Hallo Jürgen. Servus, hallo. Hi. Was ist, wie seid ihr eigentlich zu X-Men gekommen, wenn ich euch fragen darf? Kennt ihr die X-Men-Cartoon-Serie? Oder Comics, Cartoons, Actionfiguren, was es in der Kindheit halt gab. Okay. Überwiegend durch Wolverine. Ich oute mich als Wolverine-Fan. Ich habe so damals nur mit halbem Auge die Zeichentrickserie geschaut, aber nie wirklich aktiv. Ich war da mehr der Spider-Man-Typ. Auf jeden Fall, aber so richtig in Berührung kam ich tatsächlich mit dem Film. Okay. So ähnlich war es bei mir auch. Ich habe die X-Men-Cartoon-Serie nie verfolgt, weil ich bin kein Fan von den X-Men. Ich mag die X-Men nicht. Ich mochte die noch nie. Ich fand die Cartoon-Serie doof. Aber um es kurz festzuhalten, das Intro der Cartoon-Serie ist super ikonisch. Das stimmt, ja. Ich wurde damals gezwungen, den ersten X-Men-Film anzugucken. Ich sag, du musst die gucken, das ist voll geil, die gucken wir jetzt. Und damals dachte ich schon vor 20 Jahren, dachte ich so, mein Gott, ist ja doof. Vor 25 Jahren. Oh, mein, sorry. Vor 25 Jahren dachte ich so, mein Gott, ist ja doof. Also, habe ich ihn seitdem auch nie wieder gesehen, bis vor ein paar Wochen. Und da dachte ich mir so, jetzt muss es dann sein, jetzt reden wir dann einfach mal über die tollen X-Men. Regie führte Bryan Singer, der ist bekannt für die üblichen Verdächtigen, X-Men 1, 2 und Zukunft ist Vergangenheit. Schauspieler, ein stellar Cast. Wir haben Sir Patrick Stewart als Charles Xavier, es ist Patrick Stewart auf jeden Fall. Wir haben Hugh Jackman als Logan, das war seine erste große Rolle. Wir haben Ian McKellen als Sir Eric, wir haben zwei Sirs in diesem Film. Richtig, wir haben Sir Ian McKellen. Sir Ian McKellen kennt natürlich auch jeder, ist klar. Der gute Gandalf. Wir haben Franke Jensen als Dr. Jean Grey, die ist bekannt aus GoldenEye, The Gingerbread Man, geiler Film, by the way, und Haunted Hill. Dann haben wir James Marsden als Cyclops. James, der ist auch sehr, sehr vielen Leuten bekannt. Der ist unter anderem, mittlerweile dürfte er bekannt sein aus den Sonic-Filmen, soweit ich weiß. Der müsste, glaube ich, also das ist jetzt das Aktuellste, ist, wo er in den Sonic-Filmen den menschlichen Part halt spielt. Der sieht immer noch überraschend jung in denen aus. Das stimmt, ja. Halle Berry als Storm, das ist Halle Berry, jeder kennt Halle Berry. Anna Paquin als Rogue, die ist unter anderem bekannt aus Das Piano und Eine wie keine. Dann Rebecca Romijn als Mystique, die ist bekannt aus Austin Powers, witzigerweise. Dann haben wir noch Austin Taylor Mayne als... Ja, das ist der einzige Film, mit dem ich sie nicht assoziiert Powers hätte. Mit wem hättest du sie denn assoziiert? Die gute Mystique? Also in erster Linie denke ich immer an X-Men. Ja, die war auch in Filmen, die war auch in großartigen Filmen wie Rollerball. Oder die Punisher. Sie war eigentlich hauptsächlich, war sie durch Mystique ist halt bekannt geworden. Mittlerweile ist sie jetzt bekannt durch Star Trek Discovery, Strange New World ist sie dabei. In den ganzen X-Men-Filmen war sie halt mit drin. Jack and Jill war sie ganz kurz dabei, diese komische Serie. Und ja, wie gesagt, in Austin Powers war eines ihrer ersten Rollen. Da war sie. Wen hat sie da gespielt? Ich glaube, irgendeine Nebendarstellerin. Ich glaube, das waren die mit den diese Roboter, Tussi, mit den Gewehrnippeln, soweit ich weiß. Okay. Ja, war eine Gastrolle. Ja. Kann sein, dass sie das war. Auf jeden Fall bekannt geworden ist er halt am meisten durch X-Men. Und dann Taylor Mayne als Sabretooth. Hier sogar noch so ein bisschen mehr im Vordergrund, also der Sabretooth ein bisschen mehr im Vordergrund. X-Men war sein erster Film. Der war auch in dem fantastischen Scorpion King dabei. Yay. Und den Neuverfilmungen von Halloween 1 und 2 war er, soweit ich weiß, Michael Myers. Richtig, ja, in den zwei Neuverfilmungen. Die waren beide katastrophal. Selbstverständlich war er auch nochmal in Deadpool und Wolverine nochmal der gute Sabretooth. Die X-Men gab es erstes Mal 1963. Du hast doch den großartigen Ray Park vergessen. Wer war Ray Park? Als Toad. Achso, stimmt, ja. Und Ray Park ist Darth Maul. Stimmt. Ray Park ist Darth Maul, richtig, ja. Deshalb durfte er auch nochmal mit der Doppelstange da posten. Ja. Da hat er diese eine Szene, wo er völlig grundlos mit der Stange rumwirbelt. Ich dachte, also, er sei auch gleichzeitig Gambit, aber okay, man das Gambit genauso macht. Es ist, wo er mit dem Stab rum wurde, ich so, aha, ja, wir haben verstanden, du warst Darth Maul, alles cool. Wir starten direkt mit Sir Patrick Stewart Narration sowie PlayStation 2 Grafik und Titelanimation. Wir sind in den 2000ern. Ach, wunderschön. Da war das noch gut. Da war das noch cool. Da war ja, das richtig. State of the Art, wie man so schön sagt. Dann mit der absolut großartigen Magneto Origin in diesem unglaublich geilen Anfang. Wo in diesem Konzentrationslager in Auschwitz, wo unglaublich wo atmosphärisch, unglaublich düster absolut, gleich. Absolut großartig. Der Film ist allgemein sehr, sehr düster. Vielleicht war das auch nur die Version auf Disney Plus, keine Ahnung. Der ist allgemein so sehr dunkel. Der wollte schon immer so düster sein. Es waren die 2000er. Ja, es waren die 2000er. Er muss immer edgy und dunkel sein. Wie kann man Spannung und Gemeinheit und alles besser aufbauen, als wenn es dunkel ist? Wir packen noch Nazis und Auschwitz dazu. Richtig. Let's go. Richtig. Okay. Du hast das Rezept gefunden. Auf jeden Fall sehr, sehr starker Anfang, wo er diesen Metallzaun verbiegt als kleiner Junge. Absolut großartig. Dieselbe Szene wurde ja nochmal genutzt in Zukunft des Vergangenheits, soweit ich weiß. Nur halt ein bisschen ausgebauter. Ich fand sie aber auch sehr elementar, weil sie auch ihn so tief macht mit dieser einen Szene, warum er diesen Hass einfach auf Menschen hat. Absolut. Richtig. 100%, absolut. Oh, hi, Rogue. Oder auch Kiss of Death, wie ich gesagt habe. Ach, normale Pubertät, passt schon. Also, wer hat nicht schon beim Küssen mal jemanden fast umgebracht? Ja, er lag halt im Koma für ein paar Wochen, aber es ist halt your breathtaking. Das war jugendliche Aufregung, da konnte sie nichts für. Ja, sie war halt breathtaking, was würde ich machen? Ja. Oh, hi, Jean Grey. Hoffentlich passiert dir nichts Schlimmes in den allgemeinen Comics oder Filmen. Hust, hust. Ja, Jean Grey wird irgendwann zu Dark Phoenix, was keiner der Filme bisher geschafft hat, auch nur ansatzweise gut in Szene zu bringen. Ja, weil es so mein Comic-Zyklus ist, das kannst du halt nicht in einen Film packen. Also in das ist das Problem. Die haben das ständig. Eine Dark Phoenix. Die haben das ständig versucht, in irgendwelchen Filmen, in einem Film abzuwickeln. Das Problem ist halt, wie Jürgen schon gesagt hat, das ist ein sehr, sehr langer, ein sehr, sehr aufwendiger Zyklus von den Comics. Und, vor allem einer der düstersten, die es gibt. Und du brauchst halt auch einfach die vernünftige Entwicklung. Du musst den Charakter einmal vernünftig dahin entwickeln. Und es geht nicht so, ach, da geht ein Schalter im Kopf rum und ich bin böse. Wir haben das Typische, was die Filme bisher gemacht und das funktioniert halt nicht. Aber da kommen wir noch zu. Genau, da gehen wir gerade. Wir gehen gerade zu weit vor. Genau. Wir haben das Typische, das wir heutzutage auch noch haben: typisch Politiker, immer das Böse finden für Votes. Ah, hier, die Mutanten sind das Böse. Es existieren. Meine Frage wäre erstmal, existieren Mutanten? Geht's dem gut? Professor Picard und Gandalf reden über die Zukunft und Hoffnung. Das war eine schöne Szene. Die beiden wo sind man ja aber auch gleich diese unglaubliche Chemie sieht zwischen den beiden Sirs. Ja, ich meine, die beiden sind doch im wahren Leben die besten Freunde überhaupt. Ja, die sind ja gefühlt miteinander verheiratet, die zwei. Oh, aber eigentlich es ist halt schon, so, ja. Es ist halt total irre. Es ist halt so, besser hättest du es nicht casten können. Ja, richtig. Rogue ist von daheim abgehauen und anscheinend nach Alaska ausgebüxt. Und oh, hi, Hugh Jackman. Mein Gott. Jesus. Lass Hugh Jackman in Ruhe. Workout. Ich sag's nur Workout-Routine. Workout-Routine, der Dude. Der ist der, zumal, du musst dir überlegen, das war eine seiner ersten großen Rollen und da war er schon fit, ne, und richtig jacked. Das Problem ist halt, er war schon immer so. Der hat Da gab es so ein Interview, wo er gesagt hat, der hat 4 Wochen, bevor das Ding anfing, hat er angefangen, Liegestütze zu machen. Ja, wird schon reichen. Und guck dir den heute mal an. What the fuck? Nee, was ich halt dabei so unglaublich lustig finde, ist dieses, natürlich ist er unglaublich fit. Ja, es ist athletisch, stark, dicke Arme. Aber vergleich das mal mit ein paar Filmen später. Das ist halt so ein Unterschied wie Tag und Nacht gefühlt, obwohl er da natürlich auch unglaublich fit ist. Die Schultern, holy moly, ja, alles cool. Ja. Aber es ist halt so, keine Ahnung, vergleich das mit später, mit dem, keine Ahnung, 24-Pack, was er dann hat. Ja, irgendwo muss der Fanservice rein. Ja, mich stört's ja nicht, es ist halt nur dieser Kontrast, dass er da schon total mächtig gewirkt hat, aber es ist eigentlich ein Witz ist im Vergleich zu später. Ja, absolut. Ich find's witzig, dass jeder Schlag von ihm in dem Cage-Match mit einem Klonk begleitet wird. Klonk, aber nur in dem Klonk. Match. Aber nur in dem Match, das kommt auch noch später, das ist richtig strange. Also Don't Piss Off Wolverine. Wo die so, du hast mich beschissen. Wie hast du mich beschissen? Ich hast gegen mich gehauen und bist K.O. gegangen, Depp. Keiner geht aus einem solchen Kampf ohne eine Schramme. Doch, Wolverine schon. Wolverine schon, ja. Der Claw-Effekt sieht heute noch gut aus. Wo er den Typen da haut und die zwei Klingen rauskommen, die eine so langsam rausfährt, das sieht heute noch sehr, sehr gut aus. Ja, man merkt halt, dass es eine Mischung aus praktischem Effekt und halt CGI ist. Und sowas altert halt sehr viel besser. Aber 2000 ist CGI, das ist ja das Krasse dran, finde ich. Ja, ja. Aber die Mischung macht's. Ja. Rogue fährt per Anhalter, also sie fährt bei Logan mit. Und die beiden, finde ich auch super, wie er sie erst liegen, stehen lässt, hau ab. Und dann fährt er weiter und so 2 Minuten später. Mann, okay, gut, steig ein. Es ist halt so typisch Wolverine. Er ist nach außen der Stinkstiefel sein, aber ist keiner. Der große Macker. Der Stinkstiefel, der Mann. Ja, aber gib ihm mal irgendein Kind zum Retten. Da kommt er auch nicht vorbei. Logan und Marie lernen sich kennen und werden von einem Baum unterbrochen und tragt immer euren Sicherheitscode, Kinder. Jesus Christ. Er ist aber durch die Gegend geflattert, Alter. Ja, er muss ja keinen tragen. Weil er weiß ja, dann stehe ich halt wieder auf. Ist mir doch wurscht. Weil das ist das Schlimmste, was ihm passieren kann. Er hat Kopfschmerzen am nächsten Tag davon. Ja. Oh, hi, Sabertooth. Oh, hi, Storm und Cyclops. Wo heute zum Geier wussten die, wo die waren. Also, das erfahren wir später Xavier. Noch. Oh, hi, Toad. Ja. Oh, hi, Toad. Der kurze Kampf war ganz nett, aber das war so mehr so... Hey, wir schnuppern uns mal gegenseitig an und war nur so, hallo, wir sind die Bösen und tschüss. Ja, hallo, wir sind die Bösen dieser Folge der Serie, die wir angeblich sein sollen. Danach wieder mal Logan's Walkout-Routine, nochmal, Jesus Christ, er sieht. Mein Gott. Kein Wunder, dass die Leute so damals sind verliebt in ihn waren. Dann sehen wir das Charles Mindtricks Logan. Wo er abhauen will, finde ich auch super. Wo ihn einfach nur zu sich lockt. Was ist denn? Wo will er denn hin? Wo will er hin? Wo will er denn hin? Was ist denn? Hallo. Also Kitty Pryde Pameo. Hier gespielt von Samuela Kay. Die wurde von 3 verschiedenen Schauspielern gespielt, Kitty Pryde. Und am Ende als erstes von Samuela Kay. Als zweites, weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen. Und als drittes dann von Elliot Page. Damals. Genau, sobald die Rolle wichtige Sprechrolle bekommen hat, musste eine richtige Schauspielerin her. Musste eine richtige Schauspielerin her. Richtig. Sehr geil fand ich den Satz. What's that Magneto? Das fand ich gut. Und da Magneto war Elliot Page ja noch total jung zu dem Zeitpunkt, aber da kommen wir noch zu. Ja, ja. What? Super. Magneto is searching for you. What's a Magneto? Wie nennen sie dich? Wheels? Fand ich so geil. Jesus ist auf Deutsch ist es Storm, Cyclops, Magneto. Wie nennen sie sie? Racer? Ah, Racer? Wheels fand ich besser. Also, in der Szene habe ich mir tatsächlich auch noch notiert, ich finde es schön in dem Film, wie sie hier die Selbstgefälligkeit von den Mutanten darstellen. Was meine ich damit? Wie sehr sie sich doch auf ihre fucking Kräfte verlassen. Sie müssen ihr Hirn nicht mehr einschalten. Weil Xavier geht natürlich logisch davon aus, Logan ist es, den er will. Erster Grund. Logan muss es sein. Warum? Keine Ahnung. Wir wissen nicht, warum er Logan haben wollen würde, aber es muss Logan sein. Ich mag auch noch die Szene vorher, wo es... Der hat das ganze Adamantium, wie hat er das überlebt? Krasse Selbstheilungskräfte. Er könnte älter sein als Sie, Professor. dann die Schulmontage. Das heißt, eine Montage, wo wir halt von der Schule sehen. Ein Glück passiert der Schule nichts in den Filmen oder in den Comics. Alles super. Niemals. Die Schule ist das Zentrum von irgendwelchen Angriffen gewesen. Der Welt. Richtig, das ist auf jeden Fall, das ist nicht so, dass hier ungefähr alle zwei Hefte oder so explodiert oder keine Ahnung. Aus was besteht diese Schule, dass die ständig in die Luft fliegt? Was denkst du, warum die Schüler da so lang drauf sind? Die können ihren Abschluss nie machen. Ach übrigens, morgen haben wir eine Klausur. Ach nee, wir verschieben es auf nächste Woche. Schulgebäude weg. Schulgebäude ist wieder explodiert. Ach Mann. Ich hab meinen Walkman da liegen lassen. Scheiße. Wir haben eure ganzen Schuljahresnoten verloren, weil die waren in dem Gebäude mit drin. Ihr müsst jetzt leider alle nochmal wiederholen. Der Senator wird entführt oder auch... Oh nein, mein Sekretär ist eine sexy Blue Chick, die sich nämlich mit ihren Füßen wirkt. Oh. Ich meine natürlich, ich hilf, ich werde entführt. Mit Füßen verprügelt zu werden, ist bestimmt ein Fetisch da draußen. Das hat bestimmt einige Leute aufgeweckt zu dem Zeitpunkt damals. Vor allem blaue Füße. Wenn es bis dahin noch keinen Fetisch gab, dann gab es ihn ab da. Schatz, möchtest du deine Füße mal blau anmalen? Wieso? Nur so. Nur so. Quentin Tarantino mag das. Appreciate Post, ja. Quentin Tarantino hat sich das gemerkt, so oben in der Ecke. Plum. Sehr gut. Ah, schön. Ah, ja, hier, Logan Skelett. Wie ist das mit ihm passiert? Origins, Freunde, Origins. Freut euch drauf. Oh Gott. Bester Film out there, ja. Oh mein Gott. Magnetosphäre, aka normal mit Normalus mit Kräften versehen. War ziemlich, das war ein Scheißeffekt. Das sah richtig weird aus. Hey, ich werde mit meinem weißen Glibber über dich glibbern und dann hast du auch Effekte. What? Okay. Das ist dein Plan? Interessant finde ich, er regt sich die ganze Zeit darüber auf, wie die Mächtigen alle anderen dominieren und ihnen die Sachen aufzwingen. Und was macht er? Ich bin der Mächtige, ich Sachen zwinge dir auf, dass du Kräfte hast. Ja, also widerspricht sich komplett. Aber er ist ja der Böse, er darf das. Logan und Jean Flirting, ganz wichtig. Genau, die Cameos, also die Chemistry zwischen den beiden war unglaublich. Ja, es knistert heftig, ja. Es ist nur Cyclops im Weg. Es gibt immer so unhöfliche Männer, die nur weil sie zuerst bei einer Frau waren, sich denken, ich muss da auch dabei bleiben, auch wenn die Chemistry woanders besser ist. Ja. Rogue, willst du mir jetzt sagen, dass ich die Finger von deiner Freundin lassen soll? Das habe ich nicht nötig. Und dann, aber und Logan, lass die Finger von meiner Freundin. Lass die Finger von meiner Frau. Rogue, was wir merken ist, wecke niemals einen schlafenden Wolverine. Nee, schlechte Idee. Rogue, wie auch immer die das da reingekommen ist. Wir lernen Rogue, wie die da reingekommen das ist. Einfach mal so da reinläuft. Hey, hier schläft mein sexy Befreier. Was ist mit ihm los? Logan, was ist da? Sie ruft auch keine Hilfe oder sonst was. Und diese Szene. Nein, gar nichts. Diese Szene ist bestimmt nicht nur für den Plot-Twist da. Überhaupt nicht. Ja, dann finden wir raus, dass es Rogue sich im Prinzip auch selbst heilen kann, indem sie anderen Leuten ihre Kräfte wegnimmt. Ausleiht. Oder ausleiht, je nachdem. Ja, sie hat sich Wolverines Kräfte in dem Moment ausgeliehen, um sich zu heilen, ja. Instinktiv, die hat da nicht drüber nachgedacht, es war einfach nur ein Instinkt. Ich finde es immer spannend, wie viele sagen, klaut. Aber sie kann ja die Kräfte nicht klauen, dass Wolverine sie nicht mehr hat. Sobald sie loslässt, hat Wolverine die Kräfte wieder. Ja, also sie leiht sie sich sozusagen. Und sie muss halt mit demjenigen verbunden sein, ansonsten funktioniert es nicht. Der Senator erkennt seine Kräfte in Anführungsstrichen oder auch Igitt. Er wird zum Glibbermonster. Boah, war das widerlich. Ja, das sah immer noch eklig aus, wie sie sich da so versucht zu durchzuquetschen. Ja, aber es ist so, aber gut eklig, also von der Machart her. Richtig. Senator ist abgeschmiert, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich mag es, wie Sabertooth versucht, ihn festzuhalten, der fällt runter und guckt dann völlig hilflos Magneto an und Magneto. Dieser Idiot. Wie er dann diese Zelle blöd zumacht. Mann, kann doch nichts dafür. Dann natürlich Fuck you, Bobby. Bringt Rogue dazu abzuhauen und dann so die glühenden Augen. Es war gar nicht Bobby. Oh mein Gott. Mystique hat sich also da eingeschlichen. Erstmal, wo zur Hölle wissen die, wo die sind? Zweitens mal, Mystique ist komplett OP. Komplett overpowered. Die kann sich in jeden verwandeln und einfach sagen, hey... Ja, also wie lange muss sie denn schon da sein, damit sie zumindest weiß, dass Bobby ihr engster Vertrauter neben Wolverine ist? Ja, vor allem, sie hat mit Bobby ein Wort gewechselt in einer Montage, wo er dieses von Pyro diesen Feuerball da eingefroren hat. Das war's. Das war die einzige Aktion zwischen den beiden. Nein, er hat auch Hallo gesagt und ihr eine eingefrorene Rose geschenkt. Oh wow, er hat Hallo gesagt. Das heißt, das sind jetzt beste Freunde. Er hat halt mit seinen Eiskräften eine Rose gemacht und hier willkommen an unserer Schule. Also das wurde direkt impliziert. Das, was euch am meisten stört an der Stelle? Mich überhaupt nicht. Es ist Stefan, der da was gegen hat. Dass die beiden halt so eine gute Chemie haben, also, das wird ja sofort etabliert. Ich muss sagen, Stefan, ich finde was anderes viel dümmer an der Szene. Was? Als alter Strategiespieler habe ich mir tatsächlich beim zweiten Schauen diesmal gedacht, Charles Xavier kann von allen, die nicht diesen Magnetohelm aufhaben, die Gehirnwellen empfangen. Permanent. Wie dicht muss der Typ sein, dass er nicht mitbekommt, dass die letzten Wochen schon die ganze Zeit Mystique rumrennt? Das kann ja nicht mal Wochen sein. Saß ja gefühlt gerade noch im Hubschrauber. Ja. Aber sie muss Wochen da sein, um die ganzen Infos zu haben. Ja, das weiß ich. Kennt ja auch das ganze Geheimlabor. Ja, der Zeitstrahl halt nicht richtig. Genau. Ja. Aber trotzdem, die Sicherheitsvorkehrungen dieser Schule sind für einen Arsch. Sind sie absolut hundertprozentig. Und das ist jetzt beschönigend ausgedrückt. Sind sie absolut hundertprozentig. Also Sicherheitsvorkehrungen in dieser Schule sind absolut für einen Eimer. Hey Charles, was hast denn du für Sicherheitsvorkehrungen? Bitte was? Ich kann Gedanken lesen. Ich habe meinen Cerebro, meine Spannerkammer. Let's go, guckt uns mal. Lass uns unsere Spannerkammer angucken. Was ist das, Professor? Ja, wenn ich das hier aufsetze, kann ich verfolgen, wo andere Leute sind. Das ist creepy. Der Geistesatz, ich kann mich damit mit jedem Kopf auf der Welt verbinden. Der Geistesatz, ja. Ich weiß noch nicht mehr, kommt der jetzt hier oder später? Ihr sagt es mir dann bestimmt. Als er dann sagt, ja, Magneto kann ich aber nicht sehen. Warum kann sich Magneto abschirmen? Naja, der hat es mitentwickelt. Wo ist da die Logik? Ich benutze etwas, das mein Erzfeind gebaut hat. Ja. Charles Xavier. Es ist ein Goody-Good-Guy, wie er im Buche steht. Er könnte in D&D auch der Paladin sein. Er ist halt einfach zu gut. Ich meine, mit seiner Spannerkammer, vergiss es, ich nenne das Ding einfach so, kann er herausfinden, wo die ganzen Leute sind. Das heißt, sie schirmen sich gegen ihn ab, wie zum Beispiel Magneto. Den Helm hat er aber noch nicht. Doch, er hat ihn von Anfang an, er hat ihn nur nicht immer auf. Richtig, das heißt, er könnte ihn immer wieder finden. Also, wo Sabretooth zurückkam, nachdem er halt Rogue nicht hat einsammeln können, ist der Helm ja schon auf Magnetos Tisch. Ja. Trotzdem. Magneto ist der einzig Intelligente, weil er trifft strategische Entscheidungen. Hier habe ich geschrieben, Rogue, reiß dich zusammen, du bist ja schlimmer als MJ. Nur weil sie... Oh nein, Leute reden schlecht über mich. Ich gehe jetzt. Fuck you. Ihr neuer Lover sagt, sie soll gehen. Also geht sie. Vor allem, er sagt, der Professor ist völlig außer sich, wo ich mir so denke, das ist der geduldigste Mensch des Planeten. Goody, du hast ihn kennengelernt. Er glaubt noch mehr an das Gute in den Menschen als Luke Skywalker. Ein Mensch, dem, wenn du einen Pflock durchs Herz rammst, dir noch sagt, du müsstest 2 Millimeter nach links, um besser zu treffen. Der wird sauer auf dich sein. Ja, genau. Und anstatt zu ihm zu gehen, sagst du Teenager angstmäßig, dann gehe ich halt. Die können einfach so von dem Gelände gehen? Wir haben doch festgestellt, diese Sicherheitskriterien, die Charles da anwendet, sind, hey, ihr dürft alle rein, ihr dürft alles machen und wenn ihr mal Bock habt, jagt einfach das Gebäude in die Luft. Ja, wenn ihr keinen Bock habt, geht einfach nach Hause. Oh, ich habe keine Lust auf Sport. Ich leck jetzt das Gebäude in die Luft. Hey, leck mich, Leute. Ich gehe nach Hause. Ja, leck mich, Leute. Ich gehe nach Hause. Das ist super. Bahnhofs-Chaos, Storm und Cyclops gegen Toad und Sabretooth oder auch Firing my Laser. Was ich auch so bescheuert fand, ist also Sabertooth, der riesengroße Typ, läuft, ohne dass man ihn sieht, einfach durch die Gegend, ohne dass auch Cyclops ihn sieht, weil er eigentlich direkt den Blick auf Storm hat und er hat Storm fast umgebracht. You guys suck. Wow. Ach, der große böse Wolf fällt doch nicht auf da. Ja. Magneto steigt in den Zug, wobei ich das sehr, sehr geil finde, dieses praktische Ding, wo du genau... Das ist praktische Effekt gewesen, wo dieser Zug aufgeklappt wurde. Das fand ich cool. Mhm. Das sah echt gut aus. Auch dieses Metall wird doch nicht praktischerweise durch deinen ganzen Körper verlaufen, oder? Ja, das... Ja. Das bereitet das Zitat vor, das ich am Anfang benutzt habe. Kommt ja später noch dazu. Rogue wird entführt, das ist ein Staple in den Comics. Rogue wird ständig entführt in den Comics. Ständig. Aber sie hat auch coole Kräfte, muss man sagen. Rogue ist eine mit den coolsten Kräften. Ja, sie kann dich anfassen und du fällst ins Koma. Nice. Ach komm, wenn du mal Bock hast, keine Ahnung. Ah, ich habe mir versehentlich die Halsschlagader aufgeschnitten. Wolverine, komm mal schnell her. Was, ich will jemanden finden, Charles? Du machst doch alles für jeden. Lass mich dich mal anfassen. Das Magneto hebt Auto auf, Ding war cool. Diese Autos, die sie da hochgehoben haben, das war aber praktisch weg. Sah aber cool aus. Mhm. Charles versucht es zu verhindern. Einmal zudrücken und Sabertooth hätte es gereicht bei Sabertooth, weil Sabertooth ganz kurz übernommen. Einmal zudrücken, Charles. Nur einmal. Hör auf, der Paladin zu sein. Sei einmal der Markus. Ja, er ist der Paladin. Er ist. Also wenn ich X-Men mit meiner Spielweise vergleichen würde, bin ich eher der Magneto unter den Spielern. Ihr denkt daran, er ist der Paladin, er würde seinen Eid verlieren, wenn er ihn umbringt. Ja, der kostet halt 2000 Goldmünzen, dann hat er ihn wieder. Die verdient er mit seinem einen Ausbruch dann auch. Aber er hat die Welt gerettet. Ihr kann da nicht verhindern, dass die Polizisten abgeknallt werden. Ja. Ja, richtig. Ja, stimmt, das geht ja überhaupt nicht. Wobei ich auch gut finde, dass der eine Polizist, der die schwebende Kugel vor sich hat, einfach stehen bleibt, anstatt auszuweichen. Also, ja, vor allem ist halt der Staat sowas passiert. Wisst ihr, was für mich eher verwirrend war? Hm? Einfach, man merkt, das ist ein bisschen für einen Plot wieder passiert. Charles Xavier übernimmt das Beast. Magneto rechnet nicht damit. Und welche Entscheidung trifft Charles Xavier, der auf einen gewaltfreien Sieg aus ist? Er würgt Magneto. Nicht, er nimmt ihm den scheiß Helm ab. Er würgt Magneto. Ja, wie gesagt, einmal zudrücken, die Sache hat sich erledigt. Nein, aber nimm ihm den scheiß Helm weg. Der Riese so, dran, nimmt ihm den Helm weg und er übernimmt Magneto. Fertig. Dann kann er Magneto steuern, die Pullen freilassen, alle sind gerettet, alle sind glücklich, er verliert sein Eid nicht und der Film wäre aus. Nein, aber er wollte unbedingt mit ihm reden. Kann ja, auch, weil er das Einzige ist, was er kann. Schade, Eric, hörst du zu? Alles klar, hör mir zu, Eric. Achtung, schlechter Joke. Der Senator taucht auf. Und Schade, weiß jetzt, was los ist. Hast du noch mehr von den Dingern? Heute hast du's. Den musste ich einfach. Einen musst du noch haben. Einen musst du doch haben. Was, er verflüssigt sich? Ich meine, er hat sich verflossen und das sah immer noch gruselig aus, finde ich, wie er da sich aufwolbt und dann halt zum Wasser zu fließt. Das fand ich eklig, aber es sah gut aus für den Effekt. Wieso finden das alle eklig? Ich finde das einen sehr coolen Effekt. Der Effekt ist doch cool, aber er ist auch widerlich. Er ist auch widerlich, richtig. Ach komm, ich würde mich gerne in so einen Blob verwandeln. Natürlich, die einzige Möglichkeit, um Charles auszuschalten, ist, in seine komische Maschine einen Energy Drink anzuklemmen oder so. Holy! Er hat ja eigentlich nichts mit Energy Drinks. Aber Holy hat sein Leben verändert. Ja, Charles am Boden, ich wiederhole, haariger alter Mann am Boden. Entschuldigung, so schwer musste es sein. Alles gut, war nicht gut. Es ist der. Gott hat der gute Sir eine behaarte Brust. Ja, wo der da lag. Jesus Christ. Da sind die Haare hingewandert, ich verstehe. Das ist die Macht des Earl Grey. Die macht es. Teal or Greyhawk. Sehr gut. Nein, Jean, benutzt nicht die Spannerkammer. Nein! Das löst den Dark Phoenix aus. Nein, oh, stimmt, das ist noch gar nicht so weit. Das sind fast zwei Filme zu früh. Moment. Magneto und seine Freunde machen einen Ausflug zur Freiheitsstatue. Also, Magneto and his amazing friends. His amazing two other friends. Wir haben jede Menge. Wir haben eine Armee. Du hast drei Leute. Drei. Und du hast hier zwei der wohl der Leute ausgesucht, die in den Comics, bis auf Sabretooth, relativ wenig vorkommen. Sabretooth und Toad sind so unterste Schublade Bösewichte in den X-Men Comics. Ja, aber interessant, dass sie sich ausgerechnet die ausgesucht haben. Du kannst doch im ersten Film noch nicht die wichtigen verballern. Das haben wir erst in späteren Superheldenfilmen gemacht. Das Problem ist ja halt nur, dass Sabretooth eigentlich eine ganz klare Verbindung zu Logan hat. Hat er ja, aber hier überhaupt nicht. Null. Nein, hier ist Sabretooth wirklich nur böser Handlanger Nummer 1. Können sie auch so nennen. Handlanger Nummer 1 und Handlanger Nummer 2. Der Typ mit den Muskeln. Hier ist er der Typ mit den Muskeln. Mehr ist er nicht. Nee, und Toad ist der mit der Zunge. Toad hat anscheinend übermenschliche Kräfte, weil der konnte auch so einen Wachmann draufspringen und der Wachen in sich zusammengekracht. Wie schwer ist Toad? Okay. Ha. Alles klar, wir gehen jetzt zur Freiheitsstatue, das Ding, das nur aus Metall besteht, und versuchen den Typen, der Metall verbiegen kann, zu besiegen. Wen nehmen wir mit? Den Typen, der aus Metall besteht. Ich sag also, die X-Men haben's nicht so mit Strategen. Da hast du auch den blöden Spruch, was sind das für Klamotten? Was wäre denn lieber gewesen? Gelber Latex? What would you prefer? Yellow Spandex? Yes, we would. Please give us yellow Spandex. Wir haben ja jetzt in Deadpool und Wolverine gelernt, dass es eigentlich gar nicht so schlecht aussieht, wenn man es richtig macht. Ja, aber nein, es muss ja edgy sein und 2000 und dunkel. 2000 muss alles dunkel, schwarz und Leder sein, ja. Dann haben wir den obligatorischen Wolverine Metalldetektor-Joke. Wow, these heroes suck. Toad hält alle auf und Mystique krallt sich Logan. Die müsste sich eigentlich den Fuß oder den Arm brechen bei jedem Schlag, weil wir am Anfang festgestellt haben, wenn irgendjemand Logan schlägt, macht's Donk. Ja. Aber anscheinend nicht. Ich finde schön, dass er ihre Fake-Krallen halt einfach kaputt schlägt. Ich finde aber schlimm daran, er schlägt ihr definitiv etwas von ihrem Körper ab. Ja. Ihr fehlt und das macht ihr nichts aus. Ja. Was genau hat er ja abgeschlagen? Zwei Fingerkuppen? Zwei Zentimeter Brustumfang? Keine Ahnung. Man sieht nichts. Wer weiß. Es ist... Ja, man sieht nichts, was so dunkel ist. Und du hast den einzig coolen Storm-Moment im ganzen Franchise, nämlich da, wo sie den Aufzug hochkommt. Ja, aber davor... Ich meine nur die Szene an sich, wo sie den Aufzug hochkommt. Nicht der blöde Spruch, der dann kommt. Ich meine einzig und allein die komplette Szene, wo sie nach oben kommt mit Blitz und Gewitter und allem und denkst so, ja, Mann, das ist Storm. Und dann kommt halt der blöde Spruch, den ich jetzt gar nicht wiederholen möchte, und Toad ist Geschichte. Aber es kommt doch vorher auch noch die Spucke der Liebe von Toad. Ach, stimmt ja, die habe ich ganz vergessen. Der Grund, warum Cyclops Dark Phoenix dumm. Zusammen ist. Das war so dumm. Oh nein, sie kann mich hochheben. What? Hey, es war zumindest sehr intelligent von ihm, aber wiederum finde ich es ein bisschen schwach. Sie ist Phoenix und sitzt dann halb erstickend am Boden mit dieser Spucke im Gesicht. Es war, oh Gott, ja, er ist anscheinend übermächtig und gleichzeitig auch Gambit, weil er halt so dieses Ding durch die Gegend spielt, obwohl es jetzt weiß ich, er ist auch Darth Maul. Oh nein, nicht Toad, er war mein Held. Weil da kam der unglaublich dämliche Spruch. Ist ja auch auf Deutsch so, auf Englisch war es halt What happens to a Toad? Ja, was passiert mit einer Kröte, wenn sie vom Blitz getroffen wird? Ja, dasselbe, was mit allem passiert, was vom Blitz getroffen wird. Ja, Rip oder auch Rippet. Komm, der war gut. Ja, heute hast du aber tief in der flache Witzkiste gekramt. It's me, prove it. You're a dick. Okay. Hey, ich bin's. Beweis es. Du bist ein Arsch. Okay. Okay. Ah, kein Problem. Wir schaffen es. Wir können Magneto schaltet alle in Sekunden aus. Mein Gott, you guys. Und da kommt im Deutschen übrigens auch genau der Spruch vom Anfang unseres Casts. Logan kommt rein. Ich kann mich nicht bewegen. Lauft, Leute. Das erste Mal, dass das Hirn eingeschalten haben und versucht haben, taktisch zu denken. Und wurden in Sekunden ausgeschaltet. Weil keiner auf Logan hört. Ja. Ja, vor allem Scott nicht. Der hasst Logan, ja. Aber es war so genial, weil Logan sagt was, das wirklich wichtig ist und alle stehen dran so nach dem Prinzip, was hast du gesagt? Ich hab dir gerade nicht zugehört. Logan gegen Sabretooth ist ein netter kleiner Fight, wobei Sabretooths Spezialität anscheinend Leute umwerfen zu sein scheint. Ich bin Sabretooth. Ja, gefühlt scheint er nur Wrestling-Moves drauf zu haben. Ja, ja. Er hebt ihn hoch und wirft ihn weg. Er hebt ihn hoch und wirft ihn weg. Das ist toll, super. Ja, so wie Nemesis bei Resident Evil. Sabretooth ist dafür bekannt, dass er scharfe Krallen hat und er Leute auch aufstützen kann. Das könnte er hier tun. Nein. Er nimmt ihn hoch und schmeißt ihn nach hinten. Ja gut, das würde gegen Wolverine mit seinen Klauen aber auch nicht viel helfen. Aber es wäre cooler. Also, die Argumentation, Wolverine. Jürgen, die kann ich nicht zählen lassen. Mystique hat mit Füßen gegen Logan gekämpft. Ja, und fast gewonnen. Logan dreht sich Move und macht die Statue kaputt. Das ist ganz nice gemacht, ist ganz witzig. Mhm. Sehr schön finde ich auch, wo sie dann... Ja, die haben die Statue kaputt und einfach weggeflogen. Okay, Rechnung an die Schule, alles klar. Wir können nicht zustimmen, warum es wieder explodiert. Ah. Deswegen explodiert das Ding so oft. Sie können die Stromrechnung. Das ist schon wieder eine Rechnung von der Stadt, Leute. Könnt ihr nicht mal aufpassen? Sabretooth wurde weggesabert. Weil er halt weggesappt wurde. Ne? Mach jetzt die Augen auf. Bescheuert. Rogue wird gerettet und bekommt eine coole Haarfarbe ins Haar und das noch gratis. Da bekommt sie ihre legendäre graue Strähne sozusagen. Das ist wofür Logan sie abstechen musste. Richtig, Logan für eine graue Strähne. Endlich erfahren hat, also dass Logan damals mitgekriegt hat, sie kann sich selbst durch ihn heilen. Ja, ich meine, die vor allem, warum sind die da oben? Weil die Idee von Charles war... Hey, dieses eine Ding, was ich jetzt an dem Senator angewendet habe, wende ich jetzt Eric an komplett New York an. Charles ist gerade ausgerückt. Also Eric. Ich benutze das Ding, was ich den Senator zum Glibbermonster gemacht habe, auf komplett New York. Warum nur New York? Weiter hat die Fähre anscheinend nicht gereicht, die wir gezahlt haben. Weil New York die ganze Welt ist. Ja, stimmt. Und multikulturelle Epizentrum der Welt. Ja, und da werde ich dann auf jeden Fall alle Leute zu Mutanten machen und dann Profit. Keine Ahnung. Fragezeichen und danach Profit. Wer weiß. Also funktioniert das Ganze nicht. Er hat es erklärt tatsächlich, was er damit erreichen will. Und er wollte sich opfern, by the way. Nein, er wollte sich nicht opfern. Magneto tut doch einen Scheiß, er opfert sich. Nein, er wollte sich opfern. Er wollte sich opfern und seine Kräfte auf Marie überlegen, dass sie das dann durchzieht. Ja, aber damit Marie drauf geht und nicht er. Richtig. Achso, ja, genau. Damit sie dann drauf geht. Hallo, Magneto ist wie ich. Der würde nicht sein eigenes Leben opfern. Fürs größere Ganze. So ein Goody-Good-Guy ist er nicht. Und was er damit bezwecken wollte, war auch das, was er immer wieder gesagt hat. Er will, dass die Menschen alle die gleichen Probleme haben. Und zwar, es gibt keine Menschen mehr. Ne. Wenn alle Mutanten sind, dann haben alle keine Probleme mehr. Das haben schon so viele Idioten vorher gedacht. Wenn alle Menschen Mystique gleich hat sind. Mystique hat überlebt, wie auch immer sie sich verwandeln konnte, während sie tot am Boden lag, weil der gute Logan hatte sie abgestochen mit seinem Kran direkt. Aber nur in den Bauch. Rein. Nur in den Bauch. Aber nur in den Bauch. War übrigens eine sehr coole Szene eigentlich. Wo Mystique sich halt als Storm gerade verkleidet hat und auf sie, ja, wir müssen uns sammeln. Ja, da gibt es nur ein Problem. Du bist kein Teil vom Team. Das kann einfach die. Und dann liegt sie tot am Boden. Ich sage, hey, cool, Mystique. Oh nein, sie ist weil nicht du hörst halt vorher, wie Wolverine halt riecht. So. Also, er hat gerochen, dass das nicht Storm ist. Ja. Sehr clever eigentlich. Eigentlich schon, ja. Ja, ab und zu haben sie ihre lichten Momente. Sonst könnten sie ja nicht. Ja, er hat halt seine tierischen Instinkte genutzt, ja, die als Wolverine ja eigentlich hat. Ja, zum ersten Mal in dem Film, by the way. Ja. Logan geht und klaut das Motorrad von Cyclops. Logan spielt Tischtennis, alles in Happy. Charles und Magneto spielen Schach. und in einem isolierten Raum, der nicht aus Metall besteht, wobei... Alles nur aus Plastik, auch die Schachfiguren, ja. Ja, wobei irgendwas davon muss aus Metall sein, wenn es so Minischrauben sind, die das ganze Zeug eigentlich zusammenhalten, aber gut. Nein, das kannst du ja auch aus Plastik herstellen. Ja, stabile stimmt, Schrauben okay, lassen sich aus Kunststoff herstellen. Und das tatsächlich auch schon in den 2000ern. Meine Frage ist, wo zum Geier haben die den vorher untergebracht? Weil das Ding musste ja noch gebaut werden. Oder hatten die rein zufällig eine Plastikkammer da? Ja, das war gerade zufällig im Keller, mein Gott. Ja. Also die Politiker reden doch darüber, dass man Mutanten gefangen nehmen muss. Da hat sich irgendein Ingenieur gedacht, ich baue mal eine Gummizelle. Richtig. Ja, ich baue eine Plastikgummizelle. Im wahrsten Sinne des Wortes eine Gummizelle, ja. Ah. Und das war der erste X-Men. Ich mag den Film nicht. Ich finde den Film dämlich. Ich mag den Film. Wenn man muss aus dem, man muss es so sehen, er ist aus dem Jahr 2000. Ja. Bei mir ist das so, ich mochte aber schon die X-Men vorher nicht. Ich mochte den Film damals nicht, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Ich mag ihn jetzt nicht. Der fühlt sich, für mich fühlt er sich an wie eine Pilotfolge zu einer Realfilmserie. Und die Story ist all over the place. Es gibt so viele Plot-Threads, die aufgeknubbelt werden, die nirgendwo hinführen oder einfach in was komplett anderes führen. Die Schauspielleistung ist bei manchen, von manchen Leuten gut, bis echt grenzwertig. Es ist zu viel 2000, zu dunkel, zu edgy, zu typisch 2000 Action-Superhero-Movie. Für mich ist das eine 5 von 10. Wie schaut's bei euch aus? Ich sehe ihn eigentlich in der Relation, wo er herkommt. Er war ja eigentlich mitverantwortlich zusammen mit dem ersten Spider-Man für das Revival der Superhelden in Kinos. Das hat Marvel gerettet, ne? Der Film. Ja, der nicht nur, dass es Marvel gerettet, es hat generell die Superhelden zurück ins Kino gebracht, weil der letzte Comicfilm war ja, ich glaube, Batman und Robin war es. Oh boy. Mit Mr. Freeze, ja. Und Who killed the dinosaurs? The Ice Age! Und auf jeden Fall war es halt so, dass danach erstmal Hollywood die Finger von Superheldenfilmen gelassen hat. Und da kam die X-Men. Und der Film ist ja handwerklich von CGI und allem seinerzeit sehr gut gemacht. Ja, stimmt. Der Film hat halt das ganz große Problem, dass er halt diese unglaublich vielen Charaktere, die nun mal die X-Men sind, halt vorstellen muss. Und dann hast du halt das Problem, dass halt nie keiner von denen genug Screentime bekommt. Und natürlich ist der Fokus auf Wolverine, weil er nun mal der mit Abstand beliebteste X-Men ist. Völlig hauptsächlich zurecht. Wolverine und Rogue. Die anderen sind so alle nebensächlich. Ja, aber dementsprechend haben sie halt mit Charles und Eric natürlich zwei hervorragende Schauspieler gefunden. Ja. Halt Charisma bluten. Ja, das ist Wahnsinn. Ich mag den Film an sich sehr gerne. Ich finde ihn eigentlich sehr charmant gespielt. Und es tut immer gut, den jungen Ian McKellen zu sehen. Weil sein Counterpart eigentlich seit 50 Jahren immer gleich aussieht. Ja, das ist wahr. Dementsprechend, ich habe durchaus eine Schwäche für den Film. Ich mag ein paar der blöden Sprüche durchaus. Ich lache jedes Mal bei "Du bist ein Arsch". Okay. Und bei Racer lache ich trotzdem immer. Ich kann nicht anders. Und dementsprechend, für mich ist er trotzdem eine 7 von 10. Ich kann den immer gucken, wenn er halt so im Hintergrund plätschert. Okay. Markus? Also tatsächlich, ich muss sagen, aus der Perspektive, wo er herkam und ein bisschen Nostalgie von früher, ich mag ihn. Also ich mag ihn wirklich, den Film. Auch wenn sich's vielleicht jetzt anders angehört hat, weil ich einfach gewisse typische Superhelden-Moves hier erkenne. Aber das ist, finde ich, so symptomatisch auch für wie ich die X-Men kennengelernt habe. Die sind eine Superheldentruppe, die wollen immer alle retten, die wollen immer gut sein. Dann haben sie so einen Good Guy als Chief of, der dir eine Strafe gibt, wenn du nicht gut genug bist. Und das meine ich nicht im Sinne von Performance, sondern im Sinne von Gutsein. Wie, was, du hast ihm eine Ohrfeige gegeben, ohne ihn vorher zu warnen. Du, jetzt musst du aber nachsitzen. Und dieses Feeling, das kommt auch raus. Die sind so eine Superheldenschule, die Superhelden entwickeln wollen, die einfach nur gut sind. Strunzdumm, aber gut. Keiner von denen würde irgendwelche taktischen Hinterhälte machen. nicht irgendwie, okay, ich erstehle mir hier einen Vorteil. Nein, überhaupt nicht. Und es kommt so gut rüber mit all diesen Elementen, an denen ich mich beschwert habe. Weil, ja, die haben kein Überwachungssystem in ihrer Schule. Warum auch? Alle sind nett. Ja, sie schalten nicht den Schwachpunkt des Feindes aus, weil, ja, wir können doch drüber reden. Oder wir nehmen genau die Leute mit, die einfach cool sind und die Bock drauf haben und nicht die, die vielleicht intelligenter gegen jemanden wäre, der gegen Metall an kann. Und das kommt bei den Helden so geil rüber. Er ist aber trotzdem nur eine 8 von 10, weil diese Schurken für mich bis auf Magneto so schade fand, dass sie einfach so die hintere Reihe genommen haben. Ja, sie sind halt einfach austauschbar. Es hat sich angefühlt auch wie eine Folge aus den Comics. Oh, zwei Bösewichte tauchen auf, wir schicken die X-Men. Ja, so, nee. Und dann klatschen wir sie um. Und ja, Bösewicht, ich muss dir aber recht geben, deswegen auch nur eine 8 von 10. Es fühlt sich für mich eher an wie so der Pilotfilm von Star Trek. Jetzt müsste eine richtig gute Serie mit allen Charakteren kommen. Ja, es gibt ja nicht nur diesen Film, es gibt ja dann später auch noch mehrere Filme, die wir uns da alle noch anschauen werden. Oh Gott, das wird noch ein Spaß. Wie wir eindeutig merken, der große Unterschied ist hier tatsächlich, ich mag die X-Men nicht, die beiden mögen die X-Men, ich kann mit denen nichts anfangen. deswegen wird das in den späteren Filmen was sehr interessant werden. Ich danke euch beiden übrigens, dass ihr wieder einmal hier wart, um mit mir diesmal über die X-Men-Filme zu reden, über den ersten X-Men-Film zu reden. Immer wieder gern. Er ist nur 25 Jahre alt. Mein Gott, sind wir alt. Jesus Christ. kein Problem, der andere ist 22 Jahre alt. Denn das nächste Mal geht es um X-Men 2. Freut euch drauf, würde ich sagen. Ne? Dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.